Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines intelligenten Aushilfsjedis, Folge 46. Ja, ich habe es in meinem Blog schon mal geschrieben, jetzt natürlich auch hier als Thema mal. Ich habe die 20 Kilo Challenge beendet und zwar erfolgreich. Also ich habe es geschafft, von 99 Kilo, die es am Anfang waren, runterzukommen auf 79 Kilo, beziehungsweise in der Zwischenzeit stand sogar schon 78 und sogar schon 77 auf der Waage. Aktuell ist es wieder 78, das passt schon. Ja, kann man mal machen. Das Ganze hat 16 Wochen gedauert. 16 Wochen für 20 Kilo ist eigentlich ganz okay. Zwischendrin war ja noch der Geburtstag der Schwiegermutter, dann der Geburtstag der besseren Hälfte und natürlich einige andere Gründe, wo man dann doch mal hin und wieder etwas mehr isst. Aber in der Regel ist es ja dann immer auch eine Frage, wie man danach konsequent dranbleibt und vor allem, wie es mit dem Sport funktioniert. Und da muss ich jetzt sagen, in der Zwischenzeit funktioniert Sport wesentlich besser. In der Zwischenzeit hat das auch was mit Sport zu tun und nicht mit sich irgendwo hin foltern und irgendwo hin quälen. Entsprechend kann man mal machen und entsprechend habe ich auch jetzt schon gemacht und mir Ziele gesteckt, denn ich setze mir meistens Ziele, um einfach nur zu schauen, was kann man machen, wohin möchte man und einfach auch ein bisschen Druck aufbauen. Manchmal braucht man diesen Druck etwas. Und die drei Ziele, die ich mir für dieses Jahr gesteckt habe, sind einmal eine Fahrt auf die Schwäbische Alb, beziehungsweise in dem Fall auf die Burg Teck. Das ist ein Berg, der direkt zur Schwäbischen Alb gehört, aber ein Vorläufer davon ist. Dann 100 Kilometer am Stück fahren, was vor allem Sitzfleisch bedeutet. Und einmal den Radelton rund um Stuttgart zu fahren. Das sind 80 Kilometer rund um Stuttgart, 1000 Höhenmeter. Und da sind vor allem fiese Steigungen drin. Viele Steigungen vor allem. Und es wird so ein bisschen ähnlich wie auf Jersey, dass ich da tatsächlich die Flachetappe oder die Flachbereiche zwar genießen werde, aber vorsichtig fahren, denn dort Körner zu verschenken, die man nachher am Berg braucht, ja. Apropos Berg, das erste Ziel habe ich dieses Jahr schon erreicht, nämlich die Burg Teck, die habe ich jetzt schon quasi angefahren und bin dort, das sind etwa 38 Kilometer von hier aus, dort nach 38 Kilometern ziemlich glücklich oben angekommen, auf knapp 770 Meter über dem Meeresspiegel, wobei der Neckar selber liegt so ungefähr auf 250, dementsprechend 500 Höhenmeter Unterschied, um dort insgesamt hochzukommen. Das ist schon ganz okay. Natürlich, wenn man Alpenpässe fahren würde, wäre man da wesentlich schlimmer unterwegs und natürlich hätte man da wesentlich größere Steigungen. Aber ich finde, Burg Teck 770 Meter über Meeresspiegel ist schon ganz okay. Man muss sich ja auch Ziele setzen, die man erreichen kann und nicht Ziele setzen, die man nicht erreicht und sich damit unnötigen Druck macht, der völlig sinnlos ist. Also entsprechend Burg Teck gestern schon geschafft. Dann gibt es natürlich so zwei Strecken, die fahre ich regelmäßig. Das ist eine kurze Strecke und eine etwas längere Variante der gleichen Strecke. Dafür habe ich mir auch Bestzeiten überlegt, die ich dieses Jahr einfach knacken möchte, die ich schaffen möchte. Wobei, wenn ich die kurze Strecke tatsächlich unter einer Stunde schaffen sollte, ist es vom Trainingseffekt her fast schon wieder zu kurz, um da richtig effektiv zu sein, weil 60 Minuten Radfahren ist eigentlich fast nichts, was die Kalorienbilanz angeht. Und entsprechend dann doch lieber die 100 Kilometer schaffen, als ständig die kurze Strecke. Ja, soweit von mir. Wie gesagt, 20 Kilo Challenge beendet, Fahrradziele gesteckt und los geht's. mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Rezension auf iTunes schreibt, Sterne gibt und ja, das Ding natürlich fleißig weiterempfehlen, fleißig hören. Dankeschön. Tschüss.